WDR 3 Hörspiel. In der aktuellen Zeit von gestern gibt es seitenlanges Nachdenken über das Böse und das steigende Interesse an Krimis. Eine Erklärung: In der unüberschaubarer und konfliktreicher werdenden Welt sehnen wir uns nach der Gut- und Böse-Unterteilung und natürlich nach dem Happy End. Und damit herzlich willkommen zu diesem Krimi-Freitag auf WDR 3, an dem wir heute einen Publikumswunsch erfüllen, indem wir das Hörspiel Ein Mord zur rechten Zeit wiederholen. Geschrieben hat die sozialkritische Kriminalgeschichte der Soziologe und Autor Key, so nennt sich Horst Bosetzky, im Jahr 1973. Seine Kriminalgeschichten waren in den Anfängen stark von den Protesten und der Gesellschaftskritik der 1970er Jahre geprägt. In der heutigen Geschichte stehen die beiden Fließbandarbeiter Moldenhauer und Domagalski im Mittelpunkt, die von einer Existenz als freiberufliche Handwerker träumen. Ob der Traum erreichbar ist? Mit legalen Mitteln? Als Sozialpsychologe empfehle ich Ihnen die Industriereportagen von Günter Wallraff. Wallraff über die Arbeit am Fließband. Das Zermürbende am Band ist das ewig Eintönige, das nicht Halt machen können, das ausgeliefert sein. Die Zeit vergeht quälend langsam, weil sie nicht ausgefüllt ist. Sie erscheint leer, weil nichts geschieht, was mit dem wirklichen Leben zu tun hat. Da frage ich Sie: Kann man es einem Menschen übel nehmen, dass ihm jedes Mittel recht ist, dieser Tretmühle zu entrinnen? Hat er nicht quasi ein Recht dazu? Mensch, Moldenhauer, Sie machen ja mehr Ausschuss als der ganze Betrieb zusammen. Wie denken Sie denn eigentlich? Ach, ich habe es satt, hier Tag für Tag eure Scheißtrommel in eure Scheißwaschmaschinen einzubauen. Also was für drei irre Mensch. Na, eil dich, sonst haben wir wieder 10 Mark Wien auf der Kralle. Und dann wird's nicht mit unserer Werkstatt über 100 sind. Sehen Sie, Molle, hören Sie auf, Domagalski. Und jetzt Dalli Dalli. Also wirklich zum Kotzen hier. Lass dich wie so was hinten sein, sonst fliegst du. Aber nicht nach Amerika, sondern raus. Warte mal ab, du blöde Schwein, du. Klar, ich habe mich von meinem Mann scheiden lassen. Wir leben zwar noch in derselben Wohnung, so schnell findet man ja nichts, aber das ist doch ein Schlappschwanz. Sehen Sie sich mal die deutschen Boxer an, die Profis. Da ist doch nichts. Dabei liegt das Geld auf der Straße. Und was macht mein Mann, als sie ihm eine Chance geben? Der lässt sie auf die Bretter legen. Naja, bleiben die paar Piepen, die er aus der Fabrik mitbringt. Aber davon kann doch kein Schwein leben, verstehen Sie? Im Gegenteil. Jetzt steckt er noch bis zum Hals in Schulden. Der Idiot hat sich doch neulich besoffen ins Auto gesetzt und 3 PKWs gerammt. Jetzt will die Versicherung das Geld zurück. So ist es doch. Und wenn er abends nach Hause kommt? Mensch, als hätte ich einen neuen Nuchen geheiratet. Naja, wie sage ich immer, bei Moldenhauer geht auch reine weg gar nichts mehr. Hey! Halt, stehen bleiben! Ja, ich komm ja schon. Domagalski? Ihr bei Moldenhauer. War das für mich? Keine Ahnung, der Arsch hat's in die Feuer gestellt. War wohl ein Freier von dir, oder? Und wenn schon. Kümmer du dich mal um deinen Dreck. Was hängst du eigentlich hier rum? Was willst du eigentlich? Ich warte auf Molle. Der wird wieder irgendwo saufen sein. Na und? Lass ihn doch. Meinst du, ich lass mich jede Nacht von seinem Gebäude wach machen? Dann zieh er endlich aus. Jetzt, wo ihr geschieden seid? Hast du vielleicht eine Wohnung für mich? Ja, hab ich. Meine. Bei mir, da kannst du immer sein. Bei mir kannst du alles haben. Ach, Scheiße. Wenn ihr abends vom Band kommt, ist doch zappenduster bei euch. Noch. Bullen hast du auch keine. Warte mal erst, bis wir unsere Werkstatt aufgemacht haben. Reparatur von Haushaltsgeräten und so. Ha. Waschmaschinen, Wäscheschleudern, Geschirrspülautomaten und dann so ein paar Sachen nebenbei verkauft. Mann, ich sage dir. Ja, ja. Wir machen noch 3 Jahre Akkord und dann haben wir es geschafft. Doch. Geschafft. Bis auf dem Friedhof. Ach, Dona, quassel doch nicht so viel Geld. Komm lieber ein bisschen her hier zu mir. Na komm noch. Ach, du kannst nicht mehr. Na? Was ist denn mit uns beiden? Hey, nimm die Flossen weg. Ich hab dir schon x-mal gesagt, du sollst meinen Plattenspieler in Ruhe lassen. Bitte sehr, Frau Moldenhauer. Ach. So, ich gehe jetzt. Wieder ein neuer Kunde, weil? Ach, halt's Maul. Die sackt auch immer weiter ab. Mensch, Molle, was ist mit dir? Was ist denn los? Sie haben auf mich geschossen. Geschossen wer? Ich mach doch jeden Abend meinen Waldlauf. Wer hat denn geschossen? Hinten am Schwarzen See. Ein Mann. Ja, war wohl ein Mann. War ja schon ziemlich dunkel. Trink doch erstmal, Junge. Da. Kann auch eine Frau gewesen sein. Bei dem Licht. Glaub aber lange Haare. Ziemlich jung. Und warum hat der denn nur auf dich geschossen? Weiß ich nicht. Ich lauf da plötzlich rast Mercedes die Schneise lang. Den geschotterten Weg da. Vorne haben wohl 2 drin gesessen. Aber genau weiß ich auch nicht. Naja, ist ja schon ziemlich dunkel um diese Zeit. Und? Na und? Der Wagen bremst dich. Lauf weiter und da schießt einer von denen. Auf dich? Ach wo, im Wagen. Einer im Wagen auf den anderen. Und das konntest du hören? Ja, hatten wohl Fenster runtergekurbelt. Kann doch ein Knall von der Fehlzündung gewesen sein. Ach, nee, warte doch ab. Also ich blöd, man lauf jedenfalls. Naja, hätte ja sein können, dass ich... Man muss doch was tun. Da springt der eine, wenn es überhaupt ein Mann war, ne, aus dem Wagen und feuert auf mich. 2-mal, aber gezielt. Ich krieg einen Schock und hau ab. Der war auch. Ja, kann auch eine Frau in Hosen, langen Mantel gewesen sein. Und da seid ihr beide weg? Ja, sag ich doch. Wenn wirklich 2 im Wagen waren, dann ist der andere tot, oder? Komm, geh mal zur Seite. Ich muss einen Bullen holen. Das wird eine ganz schöne Scheiße hier. Der Arsch hat versucht, mich umzulegen. Eins. Halt doch mal. Sag mal, bist du vom wilden Affen gebissen? Mensch, hau doch ab. Denk doch mal nach, du Blödmann, du. Was soll ich denn nachdenken? Da war ein dicker Mercedes. Und da liegt mit Sicherheit ein Toter drin. Ja und? Und außer dir gibt's doch keinen Zeugen. Nee. Wir haben die Jahreszeit, Bei dem Nieselregen, da ist doch kein Schwanz mehr unten am Schwarzen See. Und der, der auf dich geschossen hat, der hat die Hosen voll, oder? Ja, der hat völlig durchgedreht. Der hatte mehr Angst als ich. Meinst du, der lässt sich da noch mal blicken, wo er annehmen muss? Du hast sofort die Polente alarmiert? Nee. Also? Was heißt also? Na, nur tu doch mal ein bisschen was für deinen Hirnkasten. Der Tote, der hat da bestimmt ein paar braune oder wenn ich so ja ein paar blaue in der Brieftasche. Was denn? Meinst Geld? Denkst du vielleicht jetzt halt mit Kullererbsen? Ein dicker Mercedes. Der hat noch seine Uhr bei sich, Ringe, vielleicht so ja ein Scheckbuch. Mensch. Beim Mord? Was wir dem da abnehmen können, da brauchen wir sonst 3 Jahre zu, um das zu sparen. Ich sage dir, da können wir schon in einem Jahr unsere Werkstatt aufmachen. So ein Glück, das haben wir nie wieder. Wir wären ja verrückt, wenn wir da nicht mal nachsehen, ob da nicht was zu erben ist. Mensch, also... Also ich weiß nicht recht. Ich weiß nicht recht, ich weiß nicht recht. Du stehst ja gerne jeden Morgen am Band. Immer die gleichen Handgriffe, immer der gleiche Gestank, immer die gleiche Hetze, klar. Und der scheiß Stopper vom Refer im Hintergrund. Wieder ein Akkord gedrückt. Bis an dein Lebensende. Na, wenn du Spaß dran hast, bitte, bitte. Halt die Hand vor der Taschenlampe. Mensch, hier muss es doch irgendwo gewesen sein. Vielleicht ist schon einer hier gewesen und hat die Karre mit der Leiche abgeholt. Auf keinen Fall die Bullen. Dann wäre hier ein bisschen mehr los. Oder du spinnst mal wieder. Da drüben ist der Unterstand. Und hier ist dieser Markierungsstein. Und wenn hier der Weg lang geht, dann muss es da rechts am Schwarzen See gewesen sein. Los, komm. Tut mir leid, ich sehe nicht. Mensch, da blinkt doch was. Chrom. Klar, da steht ja der Schlitten. Leuchte mal hin. Tatsächlich, ein Toter. Nun fang bloß nicht an zu kotzen. Meine Fresse. Satter Kopfschuss. Nur komm, Mensch, reiß da zusammen. Mensch, ich hab da noch nie. Das sieht ja scheußlich aus. Ich war mal eine Weile auf dem Schlachthof. So bin ich das gewöhnt. Und das hier ist doch ein Mensch. Ist doch kein Schwein. Fragt sich bloß, wer hier das Schwein war. Hä? Du. Das ist ja der Dicke von der Lied. Von der Lied? Ja, L-I-E-T-H, Horst von der Lied. Das ist unsere Firma. Zu 30% wenigstens. Der hat neulich ein ganzes Aktienpaket gekauft. Du musst mal der Werkzeitung lesen. Was habe ich denn davon? Zieh dir die Handschuhe an, ehe du den Waren aufmachst. Ja, doch. Den hat's also auch mal erwischt. Vor 14 Tagen hat er noch bei uns am Band gestanden und hat dumme Sprüche gekloppt. Der hat bestimmt was bei sich. Das lohnt sich. Wer den wohl erschossen hat? Der geht uns so einen feuchten Käse an. Los, zieh den Fisch an Land und dann mischt wie ab. Ey, du, ich weiß nicht. Ach, halt die Schnauze. Das ist doch unser Geld, was der in der Tasche hat. Tja, im Büro nebenan haben sie vorige Woche alle Schreibtische aufgebrochen, wo heute so viel passiert. Sag mal, weißt du, wo mein Mann steckt? Nein. Ich suche schon eine Stunde lang nach Horst. Ich mache mir langsam Sorgen. Er wollte um 8 Uhr mit mir ins Theater. Das hat er noch nie vergessen. Mensch, das habe ich doch glatt verschwitzt. Ich sollte dir sagen, dass er mit Petrescu im Alten Krug verabredet war. Ja. Da musste er hin, ganz dringend. Komisch. Da habe ich doch eben von zu Hause aus angerufen. Im Alten Krug ist er nicht. Tja. Er hat mich kurz vor 8 oben an der Kreuzung abgesetzt und ist dann zum Alten Krug rübergefahren. Ich sollte mir doch noch die Tankstelle ansehen, die wir übernehmen wollen. Ich habe auch mit dem Besitzer gesprochen. Aber er war überhaupt nicht im alten Krug. Aber vielleicht steckt er bei Dr. Matzner. Oder bei Reichenbach. Na, eben nicht. Die habe ich alle schon angerufen. Musst du ihn dringend sprechen? Ich muss nicht. Aber heute vor 8 Jahren haben wir geheiratet. Ach so. Ist wirklich komisch. Soll ich mal... Ja, ruf mal bei der Polizei an, ob irgendwo ein Unfall war. Aber die hätten sich doch längst bei mir gemeldet. Komm, hör auf. Ich mache mir schon lange Sorgen, dass da mal... Du, vielleicht ist er mit Petrescu ins Tohuwabohu gefahren. Da haben sie ja schon öfter gesessen. Da habe ich noch nicht angerufen, das stimmt. Ja, Moment, die Nummer steht doch hier im Telefonverzeichnis. Warte mal. Ja, hier. 835 17 12. Ich probiere es gleich mal, ja? 8 5 5 7 8 7. Hallo? Hier, Tohuwabohu. Ja, hier Brendel. Ich bin Prokurist bei der von Lied KG. Herr von der Lied ist öfter als Gast bei Ihnen. Meine Frage nun, sitzt er auch heute bei Ihnen an der Bar? Seine Frau macht sich nämlich Sorgen, dass er... Tut mir leid, Fehlanzeige. Herr von der Lied ist heute Abend nicht hier und meines Wissens war er auch noch nicht hier. Soll ich ihm was ausrichten, wenn er kommt? Ja, ja, er möchte doch sofort im Büro anrufen, ja? Okay. Herzlichen Dank. Bitte, bye. Ja, ich danke Ihnen nochmals. Auf Wiederhören. Da ist er also auch nicht. Nein. Mensch, Bernhard, wenn ihm was passiert ist... Ach, mal doch den Teufel nicht an die Wand. Warten wir mal bis 10 Uhr. Warten, warten. Uns bleibt doch gar nichts weiter übrig, Ursel. Komm, ich hol dir erstmal einen Cognac. Ja. Und mach bitte noch das Radio an, damit wir mal auf andere Gedanken kommen. Ja, gern. Molle, schnell, knipst die Lampe aus. Der Förster, dieser Arsch. Mensch, wenn der uns hier... Stauze! Gott sei Dank. Mach schnell. Los. Kann ich die Lampe wieder anknipsen? Ja, aber Vorsicht. Gib mal Pass und Brieftasche her. Ja. Hier. Mal sehen... Tatsächlich. Der Herr Unternehmer Horst von der Lied, geboren am 10.03.1922 in Erkner bei Berlin. Und was hat der Jute in der Brieftasche? Lass mal kicken. Mensch. Ja, alles nur kleine Scheine. Scheiße. Scheckbuch hat er auch nicht bei sich. Ach, nicht mal ganz 1000 Mark. Wenn ich schon tot werde, dann hätte ich ihn jetzt ermordet. Und ich dachte, es ist wenigstens so viel, dass ich meine Schulden bei der Versicherung bezahlen kann. Irrtum. Vernünftige Ringe hat er auch keine. Und die Uhr, die kriegst du beim Trödler dazu, wenn du für 20 Mark kaufst. Du, da hinten auf dem Rücksitz, da liegt noch eine Aktentasche. Na los, hol sie schon. Ja, warte. Ah, ist nur ein Tonband drin. Ein paar Akten. So, das hat so Kotzen. Zeig mal das Band her. Lass mal kicken. Hier. Gib mal die Lampe. Horst von der Lied, Vortrag vor der Industrie- und Handelskammer am 25. Mai. Brauchst du ein Tonband? Nee, hab ja kein Gerät. Ja, ich auch nicht. Mensch, mach die Batterie aus, die wird bloß alle. Du! Du, guck mal. Ich glaube, der hat Sprit aus dem Osten geschmuggelt. Transit über die Grenze. Und da hat er einen Zoll beschissen. Siehst du, hier. Der Alkohol kommt aus Ungarn. Und an der Grenze, wo es nach Österreich reingeht, da tun sie, als ob da Sonnenblumenöl in die Fässer drin ist. Und von unserem Zoll werden dann die Laster plombiert. Weil sie glauben, das ist Transitgut nach Holland. Mensch. Und die hier in Deutschland. Die tauschen dann die Fässer aus, ohne die Plombe zu beschädigen. Mensch, der Lied, der kennt die Tricks. Hier, 3000 Mark für 20 Fässer. Wenn der noch leben würde, ja. Ja, aber so, da presst du mal einen Toten. Jetzt kannst du mit den Papieren den Hintern abwischen. Mensch, heute läuft aber auch nichts. Du sagst es. Ja, was nun? Na, so schnell wie möglich abhauen. Wirf den ganzen Klumpatsch wieder in den Warenzeug. Mensch, das war vielleicht eine Schnapsidee von dir. Ach, red nicht so viel und komm, los. Halt mal, warte mal du. Was ist denn? Hast du was liegen lassen? Nee, aber ich hab eine Idee. Hm? Wie wir mit einem Schlag aus dem Schneider sind. Hast du schon mal eine Idee gehabt? Na, pass mal auf, du. Hör mal. Der Mord da, der ist doch Gold wert für uns. Ja, das habe ich eben gemerkt. Na, lass mich doch mal ausreden. Also bitte, bitte. Weißt du, der Mörder, der hält todsicher den Mund. Ja, und? Ja, was denn nun? Weißt du, wir vergraben von der Lied und lassen seinen Wagen im Schwarzensee verschwinden und tun so, als hätten wir ihn entführt und fordern 300.000 Mark. 500.000, nicht so bescheiden. Ja, meinetwegen. Wir haben das Band mit seiner Rede, da können wir doch was rausschneiden. Sowas wie, mir geht es gut, zahlt die 500.000. Wir haben ja nicht mal ein Tonband geredet. Na, das können wir uns doch kaufen von dem Geld, das wir ihm eben abgenommen haben. Aber du, wir brauchen zwei. Eins noch zum Überspielen, damit keiner den Trick merkt. Weißt du, und dann nehmen wir noch den Pass mit und seine Armbanduhr oder seine Krawatte als Beweis, dass er in unserer Gewalt ist. Wo hast du denn das gelesen? Oder ist das auf dein eigenem Mist gewachsen? Hey, du, das ist mir eben eingefallen. Bestimmt. Wenn die Polenta einschalten? Ah, das machen die nicht. Wir haben ja die Papiere von dem Spritschmuggel. Wir können auch den ganzen Laden auffliegen lassen. Schick bitte für deinen Mann. Daran habe ich gerne gedacht. Wisst ihr? Du, das ist einfach genial. MW machen wir. Von der Lied ist keiner zu Hause. Scheiße. Aber er selber ist ja auch nicht mehr in der Lage abzunehmen. Der war aber verheiratet. Der hat einen Ehering am Finger. Kluges Kerlchen. Na, ich gieß mir erstmal ein Bier ein. Ich will aber nochmal anrufen, ehe Lona zurück ist. Ja, ja, ruf mal an. Mensch, mir tut jeder Knochen weh. Erst der dicke Schwein verjagen, dann den Wahn in den See. Das ist schon was anderes als Waschmaschinen zusammenbauen. Also was denn jetzt? Steht denn bloß eine Nummer im Telefonbuch? Vielleicht haben sie da irgendwo einen zweiten Wohnsitz, einen Stoßbunker oder so. Ja, nur noch ihr Büro. Du bist doch zum Scheißen so dämlich. Dann ruf doch da an. Pass aber auf, dass du nicht aus Versehen deinen Namen noch sagst. Na und wenn? Sie können uns doch nichts. Wir haben wir doch in der Hand. Frau von der Lied? Nein, Brendel. Ich bin der Prokurist, aber Frau von der Lied ist auch hier. Wollen Sie sie sprechen? Hören Sie zu. Keine Polizei, sonst fliegt er alle auf. Wir haben Beweise, dass ihr Sprit aus dem Osten schmuggelt. Ja, schon gut. Dann geben Sie mir lieber seine Frau. Frau von der Lied? Ja, ja, aber ein bisschen Dalli. Moment bitte. Ja? Wir haben Ihren Mann gekidnappt. Und die Papiere, die er bei sich hatte, haben wir auch. Also, keine Polizei, ist das klar? Ja. Für 500.000 können sie ihn wieder haben. Für eine halbe Million. Wir machen es preiswert. Wir melden uns morgen wieder bei Ihnen und sagen Ihnen, wo Sie ein Lebenszeichen von ihm und auch ein paar Sachen von ihm finden können. Damit Sie sehen, dass wir... Also, es hängt jetzt an Ihnen, ob er am Leben bleibt und Ihre Firma auch. Gut. Bis morgen. Na, was ist? Alles okay? Na, ob. Wir haben angebissen. Mensch, das müssen wir feiern. Maximilian, komm, mein Kleiner. Du vermisst Herrchen auch, was? Na, bald ist er ja wieder zurück. Pass mal auf, dann wird alles wieder gut. Siehst du. Ja, bitte? Ich bin's, Ursel. Darf ich reinkommen? Ja, hast du alles? Ja. Dann komm mal. Guten Tag, Bernhard. Tag, Ursel. Es lag alles an der Stelle, die Sie uns genannt haben. An der Kronprinzenbuche? Ja. Hinten am Schwarzen See. Was denn alles? Sein Ausweis. Die Armbanduhr. Zeig mal. Hier. Ja, du, das ist seine, ja. Das, hier, das Taschentuch mit seinem Monogramm. Und das Tonband? Hier. Leg's mal auf. Ja. Nun los, Herr van der Lied. Was sagen Sie Ihrer Frau, was sie tun soll? Oh Gott. Sie haben keine andere Wahl. Ich kann auch abdrücken. Ich zähle bis drei. Eins, zwei und ich lebe. Ich bin gesund. Ursel. Zahlt die geforderte Summe. Ende. Auf Wiedersehen. Na bitte. Also, gnädige Frau, beschaffen Sie das Geld. 500.000, aber Dalli. Wir rufen morgen früh bei Ihnen an. Wiederhören. Mein Gott, das ist ja furchtbar. Man sollte die ganze Brut vergasen. Bitte, Ursel. Wir können doch froh sein, dass er noch lebt. Ach, lass mich. Wir dürfen jetzt nicht die Nerven verlieren. Du hast ja recht. Aber wo willst du so schnell eine 500.000 hernehmen, ohne dass es einer merkt? Wir verkaufen die drei Grundstücke an der Mozartstraße. Schaffst du das denn so schnell? Aber sicher. Da wird schon lange darüber geredet. Was bleibt uns denn weiter übrig? Ich werde gleich mal sehen, ob ich... Wer kommt denn jetzt? Die Kripo etwa? Moment. Ha. Sieh doch mal aus dem Fenster. Gott sei Dank. Nur der Doktor. Dr. Matzner. Euer sogenannter Rechtsbeistand. Mhm. Sag mal, soll ich ihn reinlassen? Na, musst du wohl. Er wird meinen Wagen erkannt haben. Na schön. Guten Tag, Herr Dr. Matzner. Guten Tag, gnädige Frau. Oder um es zu präzisieren, einen recht schönen und gesegneten guten Nachmittag, beziehungsweise Abend. Tja, ich möchte nicht stören, aber... Ah, der Herr Prokurist ist auch zugegen. Guten Abend, Herr Doktor. Na, mein lieber Brendel. Bitte setzen Sie sich doch. Nein, ich hab's ja Brendel eilig. Ach, sagen Sie mir nur schnell, wo Ihr sehr verehrter Herr und Meister steckt, ja? Ja? Herr von der Lied? Ja, der. Oder haben Sie etwa die Firma gewechselt? Nein. Herr von der Lied. Ja? Herr von der Lied ist... Na, wo ist er denn? Na, wo in Gottes Namen? Mein Mann ist eben zum Flughafen gefahren, um einen alten Geschäftsfreund abzuholen. Eben? Ja, eben. Dass die Juristen immer so pingelig sein müssen. Ja, eben, das heißt, vor einer guten Stunde. Herr Brendel ist gerade gekommen. Ach, vor einer guten Stunde? Ja. Mhm. Merkwürdig, dass ich ihn da nicht getroffen habe. Wieso? Wieso nicht getroffen? Nun, weil ich doch die ganze Zeit über auf meine Schwiegermutter gewartet habe. Da hätte ich ihn doch unbedingt sehen müssen. Ja, sicher. Ja. Ich glaube, Sie verschweigen mir wieder was. Mensch, so eine Beretta. Das ist schon was, ne? Hoffentlich hat uns keiner gehört. Ach, dann macht er bloß nicht in die Hosen. Ist der Keller nur schalldicht oder nicht? Ja, schon. Sind wir nur alleine im Haus oder nicht? Natürlich sind wir alleine hier, aber... Mensch, hättest das Ding gar nicht erst kaufen sollen. Ach, du bist vielleicht dusselig, Mensch. Was willst du denn machen, wenn der Brendel mit einer Knarre in der Hand ankommt? Oder seine Mafia schickt? Die Schweine, Mensch, die sind da mit allen Wassern gewaschen. Ja, schon, aber ich weiß nicht. Ich aber. Mann, die Kugeln, die haben vielleicht drin gesteckt, wa? Dein schöner Sandsack. Hey, da liegt ja eine Zeitung. Oh, Lona wird hier gewesen sein. Das ist ein Miststück, da. Mal sehen, ob da was drinsteht. Ob die nicht doch zur Polizei gegangen sind. Mensch, da steht nichts drin. Sonst hätten sie es vorhin doch schon bei den Nachrichten gebracht. Hast du die gehört? Idiot, würde ich sonst sagen. Nee. Steht tatsächlich nichts drin. Die wären schon verrückt, wenn sie die Bullen einschalten würden. Na, weiß man's? Schließlich haben sie jetzt meine Stimme auf dem Band. Wenn die zur Polizei gehen, dann kannst du mich bald im Radio hören. Ich hab doch eben Radio gehört. Und da war nichts. Ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Ach, halt die Schnauze, Mensch, und ruf den Brendel an, dass der spurt. Und ob er das Geld zusammen hat. Ja, wo denn? Im Büro oder bei der alten zu Hause? Bei Madame natürlich. Scheint keiner da zu sein. Du, ich werd verrückt, die haben sie alle abgesetzt. Ach, Quatsch. Oder die haben eine Fangschaltung gebaut, um uns da rein zu... Da schön bekloppt, du. Herr Brendel? Ja, am Apparat. Wie stehen die Aktien? Das Geld ist da. Aber wir haben noch eine Bedingung. Bedingung? Ja. Wir fordern Sicherheiten. Was denn für Sicherheiten? Bevor wir Herrn von der Lied nicht sehen, bevor wir nicht genau wissen, ob er noch lebt, zahlen wir nicht. Was sagt er? Hallo? Die wollen nicht zahlen, bevor sie den Lied nicht haben. Gib mal her. Los, gib mal her. Hallo, sind Sie noch da? Hallo? Ja? Hören Sie mal zu, Herr Prokurist, oder meinetwegen auch Herr Generaldirektor. Brendel. Also, Herr Brendel, hören Sie zu. Sie kriegen Herrn von Lied nicht, bevor Sie zahlen. Wie soll denn die Übergabe überhaupt vor sich gehen? Sie kriegen die Schlüssel von der Wohnung, wo der Lied sich aufhält, wenn Sie uns das Geld übergeben. Für wie dumm halten Sie uns eigentlich? Ehrlich? Würden Sie das tun? Ich kann Ihnen höchstens einen Kompromiss anbieten. Was denn für ein Kompromiss? Sie liefern uns sozusagen Herrn von der Lied und er zahlt Ihnen dann die 500.000 Mark, wenn Sie ihm dafür die Papiere übergeben. Du spinnst wohl, Mann. Inzwischen habt ihr mit euren Rechtsverdrehern dafür gesorgt, dass die Papiere ja nicht mehr wert sind. Und ihr pinkelt uns an, was? Nee, aus dem Geschäft wird nichts. Eher legen wir den Fettsack hier um. Einen Moment, ich übergebe mal. Hallo, sind Sie noch da? Na, meinen Sie denn, wir hätten uns in Luft aufgelöst? Was ist denn so los? Wenn Sie meinen Mann töten, dann haben Sie keinen Pfennig in der Hand. Im Gegenteil. Dann ist mir meine Firma und meine Zukunft egal und ich gehe mit dem Tonband zur Polizei. Sie können sicher sein. Innerhalb eines Jahres sitzen Sie wegen Mordes hinter Gittern. Aber lebenslänglich. Geschenkt. Also folgender Vorschlag. Sie bekommen 250.000 Mark, wenn Sie uns die Schlüssel zur Wohnung geben, in der sich mein Mann aufhalten soll. Und dann die zweite Hälfte, wenn wir meinen Mann haben und Sie uns die Papiere übergeben. Na, was ist? Na, den Ton lassen Sie mal, ja? Ich bin Ihr Dienstbote. Entschuldigung. 300.000 als erste Rate. Das meinetwegen. Okay, wir melden uns nachher wieder und sagen Ihnen, wo wir uns treffen. Verdammte Scheiße. Mann, die hat vielleicht gepokert, die Alte. Ja, die ist doch höchstens 30. Mehr als 300.000 sind nicht drinne. Die wollen sie uns zahlen, wenn wir ihnen den Schlüssel geben. Den Rest erst, wenn sie den Alten haben und die Papiere. Du, ich sage dir... Die gehen zur Polizei, wenn die merken, dass der tot ist. Ach, gehen sie nicht. Die blufft doch bloß. Der Mann ist 20 Jahre älter als sie. Die ist doch froh, wenn sie den alten Knacker los ist. Was meinst du, was ich von der schon gehört habe? Ursula von der Lied. Die war mal Edelnutte in Frankfurt. Da hat der Alte sie auch aufgefischt. Die treibst du heute noch mit jedem, den sie kriegen kann. Wir behalten die Papiere. Und damit haben wir sie in der Hand. Auch wenn sie zur Polente geht. Die wird sich hüten, uns den Mord in die Schuhe zu schieben. Dann wäre nämlich mit ihrer Firma Sense. Und meinst du, die schlachtet die Henne, die eh die goldenen Eier legt? Nein, das nicht. Na also, so tricky wie die sind wir schon lange. Und 300.000 sind da ohne ganz schöne Stange hier. Mehr ist einfach nicht drin. Ja, weißt du, auf alle Fälle, wir müssen bei der Übergabe von dem Schlüssel, da müssen wir maskiert sein. Los, mach mal Musik. Ach Mensch, dein scheiß Schlager, der hängt mir schon zum Hals raus. Ja. Na, ihr beiden Supermänner? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir dich gerufen haben. Ich habe eine kleine Überraschung für euch. Siehst du endlich aus? Nee. Hast du bei uns in der Firma angerufen und gesagt, dass wir ja nicht krank sind, sondern blau machen? Auch nicht. Also was dann? Ich weiß, was hier gespielt wird. Kunststück, ist ja deine Platte. Du weißt schon, was ich meine. Beim besten Willen nicht. Dann kann ich dir ja mal auf die Sprünge helfen. Na, dann hilf mal, aber pass auf, dass du dir dabei nicht das Genick brichst. Der Alte von der Lied ist ermordet worden und ihr habt die Leiche verbuddelt. Ach nee. Du spinnst ja. Nee, ich spinne nicht. Ich habe nämlich vorhin, wo ihr weg wart, bei Molle die beiden Tonbandgeräte im Bettkasten gefunden. Na und? Du machst mir Spaß, na und? Neulich nachts dachte ich schon mal, wer sabbert denn da drüben so blöd rum? Und dann heute die Tonbandschnipsel auf dem Teppich. Wo ihr hier dauernd rumhockt, da musste doch was am Dampfen sein. Dann hast du also die Bänder abgehört, die da im Bettkasten liegen, oder? Naja, nicht alle. Mann, als ihr die Dinger da ausprobiert habt, da habt ihr verdammt viel gequasselt bei. Auch von euren Plänen. Na, und dann die zerschnippelte Rede von dem von der Lita. Puh, den Rest kann man sich ja zusammenreimen, oder? Jedenfalls bei mir hat's Klick gemacht. Ich sag's ja. Und jetzt wollt ihr eine 500.000 für haben. Für die Leiche, wa? Nee, ihr tut so, als hättet ihr ihn entführt. Du bist ja nicht so dumm, wie dein Mann aussieht. Danke. Und was willst du nur damit sagen? Ich will ein Drittel. Wovon? Von dem Geld, das ihr an Land zieht. Nur pass mal genau auf, was du haben kannst. Tommy, lass sie doch los. Du erwischt mich ja. Hey, nimm die Pfoten weg. Du bringst sie ja um, Tommy. Mensch, ich will ja keine Luft mehr. Beruhige dich doch. Du hast nicht nötig, die hat die doch betrogen. Nach Strich und Faden hat die doch betrogen. Wir können sie doch hier nicht einfach so umbringen, Mensch. Wir können doch jetzt was anderes so. Also bloß, weil du im Keller rumballern musstest. Ich baller gleich hier mal rum. Ja, bist du verrückt? Steck dich nachher weg. Guck dir die Jod an, du. Ach, spiel hier bloß nicht den starken Otto. Er legt dich um, als dass ich dir was abhebe. Also sei doch vernünftig, Tommy. Es geht doch nicht anders. Na klar, ihr das. Ich leg euch beide um. Und macht das Geschäft alleine. Tommy, also seit 10 Jahren sind wir gute Freunde gewesen. Jetzt bettelt der schon um sein bisschen Leben, Mensch. Lass es doch klingeln. Das ist mein Rechtsanwalt. Dr. Matzner, der will sein Honorar für die Scheidung. Scheiße. Wenn wir hier 100.000 geben, was bleibt denn da noch für uns, ne? Also, das reicht immer noch für eine Werkstatt und für eine sichere Existenz. 100.000. Oder ich lasse euch hochgehen. Na gut. Mann, hätte ich bloß nicht den Waldlauf gemacht. Hier, hast du ein Taschentuch? Ach, ist doch wahr. Um ein Haar und du hättest sie umgebracht. Um die wär's wirklich nicht schade. Ich hab keine Lust auf lebenslänglich. Hast du schon mal gelesen, dass nicht jeder Mord aufgeklärt wird? Ach, wenn du Pech hast, dann verlierst du das Wasser aus der Kiepe. Dir geht ja ganz schön der Arsch auf Grundeis. Du sag mal, du hast doch nicht etwa den alten Lied selber umgelegt und dafür schon kassiert? Ich lass meine Jacke los! Die ist hübsch, die Frau von der Lied, die Ursula, die Nerzmantel-Uschi, mit der steckst du wohl unter einer Decke, unter der Bettdecke, wa? Du hast den alten von der Lied in ihrem Auftrag umgelegt und jetzt ziehst du hier die ganze Show ab, um das zu vertuschen. Mensch, deine Fantasie möchte ich haben. Doppelt kassieren, wa? Also ich schwöre dir, ich hab mit dem Mord nichts zu tun. Ah, schwören kannst du ja viel. Ach, ist doch Quatsch. Na schön, meinetwegen. Am besten ich setz mein nächster Fluchzeug noch ab. Das ist doch alles nicht wahr, Mensch. Domi, die Sache läuft doch. Ich ruf jetzt Frau von der Lied an und wir treffen uns heute Nachmittag am Schwarzen See. Wir klauen in der Stadt einen Wagen und ziehen uns dann einen von Lona Strümpfen über den Kopf. Ach, ich weiß nicht. Um 18 Uhr an der Kronprinzenbuche. Ich hab noch einen Schlüssel von der Wohnung, wo ich früher mal gewohnt habe. Eine passende Adresse, die denken wir uns schon noch aus. Ah, meinetwegen, machen wir's. So. Da wären die 300.000 Mark. Ein ganz schöner Batzen. Ja, was meinst du, wie mir das Herz blutet? Da lässt jemand keine grauen Haare wachsen, das bekommen wir schon wieder rein. Hauptsache, dein Mann ist wieder da. Sag mal, hat Dr. Matzner noch was gesagt? Matzner? Wie vor, der hat nicht die geringste Ahnung davon, was hier passiert. Na Gott sei Dank. Erst sah es ja so aus, als hätte er Verdacht geschöpft, aber dann Naja, einer seiner altgewohnten Späße. Dann können wir ja. Was? Die haben angerufen. Wir sollen uns um 18 Uhr mit ihnen an der Kronprinzenbuche treffen. In anderthalb Stunden? Ja, also. Sag ich doch. Zu den Bedingungen, die du gestellt hast? Ja, natürlich. Wollen wir beide hinfahren? Ich meine ja. Ist das nicht zu gefährlich für dich? Ich habe ihnen gesagt, dass ich einen Zettel in meinen Tresor gelegt habe, auf dem steht, was wir vorhaben. Also, Ermordung zwecklos. Na gut, dann fahren wir eben zu zweit. Ich mache uns noch einen Kaffee vorher. Oh ja, das ist lieb von dir. Ein Schwein kommt. Die haben uns ganz schön verladen. Droh ihnen doch, dass wir den alten von Dalit ermorden werden. Tue ich auch. Ich kann den Scheiß nicht mehr hören. Dann eben nicht. Vielleicht haben sie Verkehrsunfall gehabt. Oder sind in eine Stockung geraten. Mhm. Vielleicht haben sie auch den Finger beim Popeln in der Nase abgebrochen. Du redst einen Stutz, Mensch. Die Alte hat mir fest zugesagt, dass sie kommt. Mit Brendel zusammen. Sag bloß, du glaubst noch dran. Nee, jetzt auch nicht mehr. War wohl ein Schlag ins Wasser, oder? Ist vielleicht meine Schuld? Du fang bloß nicht an zu heulen, Mensch. Scheiße, Mensch. Was, Mann? Die kriegen wir noch auf kleiner Flamme gar gekocht. Halb sieben. Wir hauen jetzt ab. Wird langsam zu dunkel hier. Soll ich von der nächsten Telefonzelle aus anrufen? Ja, von wo denn sonst als von der Telefonzelle aus, Mensch? Haben Sie die Nummer? Ja, im Kopf. Das ist ja schön, dass er wenigstens was im Kopf hat. Na endlich, scheiß Apparat. Sieben. Zu dir nach Hause. Von da kannst du dir noch mal bringen. Alles in Ordnung. Ursula von der Lied, bitte. Ja, wo waren Sie denn vorhin? Wir haben eine halbe Stunde auf Sie gewartet. Wollen wir das mal Ihren Mann umlegen, was? Den können Sie gar nicht umlegen. Wieso nicht? Dass ich nicht lache. Lachen Sie ruhig. Haben Sie das schwarz auf weiß? Nein, aber es spricht vieles dafür. Er hat schon oft davon gesprochen, dass er nach Südamerika geht, wenn ihm der Boden hier in Deutschland zu heiß wird. Und er ist ihm anscheinend zu heiß geworden, zumal Dr. Mann... Das ist doch Quatsch, was Sie da sagen. Ja, Mann, der sitzt bei uns in der Wohnung. Das heißt, in der Wohnung, wo ich... Gib mal her, lass mich mal. Gib mal. Hallo? Hallo? Also jetzt reden wir mal Tachles, ja? Wenn das nochmal passiert, da ist Ihr Alter eine hübsche Leiche. Man kann niemanden gut töten, den man nicht hat. Sie sind vielleicht komisch. Meinen Sie denn, wir haben seine Uhr, seinen Ausweis und sein Taschentuch aus dem Zylinder gezaubert und seine Stimme nachgemacht? Das alles hat er irgendwo versteckt, bevor er unter falschem Namen und mit einem gefälschten Pass nach Bolivien geflogen ist. Und Sie haben es lediglich gefunden. Ach, und dann hat er von Bolivien aus auf unser Band gesprochen, ne? Das wird mir aber langsam zu blöd, Sie. Oder Sie haben ihm die Dinge ganz einfach weggenommen. Also wollen Sie nur Ihren Mann wiederhaben oder wollen Sie das mal umlegen? Natürlich will ich. Aber hören Sie, ich muss effektiv wissen, dass er nicht in Bolivien ist, sondern in Ihrer Gewalt. Wir können ja mit ihm ins Zoo gehen und Sie kommen zufällig mit Ihren Herrn Brendel dann vorbei. Es gibt auch Privatdetektive, die der Polizei gegenüber dicht halten. Sie drohen mir? Das ist ja wohl ein starkes Stück, oder? Sie müssen ja wissen, was Sie tun. Wir haben schließlich noch die Papiere. Und damit können wir Sie erpressen bis an Ihr Lebensende. Damit haben Sie also zugegeben, dass Sie meinen Mann nicht haben. Sie drehen einem aber auch das Wort im Munde um. Natürlich haben wir ihn. Also dann übergeben Sie mir etwas, woran ich erkennen kann, dass er sich tatsächlich in Ihrer Gewalt befindet. Ich soll ihm wohl ein Bein abhacken, ne? Nein, aber Sie können ihm ein paar Haare abschneiden. Er hat eine ziemliche Künstlermähne. Die würde ich wiedererkennen. Oh. Oder was ein bisschen unappetitlich ist. Sein Gebiss, wa? Und wenn wir Ihnen die beiden Sachen geben, dann zahlen Sie die erste Rate? Das verspreche ich Ihnen. Na gut. Wir melden uns wieder bei Ihnen. Leuchte doch mal rein in die Grube. Ja, immer noch nichts. Aber das ist doch die Eiche hier, wo wir ihn verbuddelt haben, verdammt nochmal. Sicher ist er das. Die, wo der Blitz eingeschlagen hat, siehst du doch. Ja, ich glaub's dir ja. Der Boden ist auch noch ganz locker. Aber der liebe Jutta Herr von der Lied, der ist nicht mehr da. Der muss doch mal ein Stückchen weiter nach rechts. Der kann doch nicht davon geflogen sein. Achtung! Hier spricht die Polizei. Sie sind umstellt. Du, jetzt sind wir dran. Bleiben Sie mit erhobenen Händen stehen, wo Sie sind. Was machen wir jetzt? Alle Scheinwerfer an. Was ist los? Verdammte Scheiße. Mensch, jetzt hängen die uns den Mord an. Ich kriege die nicht, die Schweine. Ich hab ja noch meine Beretta los. Komm, komm, Tommy, Tommy, bleib hier. Mensch, mach doch keinen Blödsinn, Tommy. Tommy, komm zurück. Ich als Sozialpsychologe würde Herrn Moldenhauer wenig Chancen geben. Denn Sie wissen ja, dass in unseren Gefängnissen ein großer Teil der Insassen eine perfekte Ausbildung zum Berufsverbrecher erhält. Also keine Resozialisierung zum ehrbaren Bürger, sondern eine Sozialisation zum Kriminellen. Und sehen Sie, wenn Moldenhauer aus dem Knast kommt, dann ist er allein. Sein Freund ist tot, seine Frau wird längst wieder verheiratet sein und seine Arbeitskollegen werden sich von ihm distanzieren. Ich kann nur sagen, der Mann ist erledigt. Man hat ihn genauso ermordet wie diesen Herrn von der Lied. Ihr Geständnis haben wir also, Herr Moldenhauer. Ja. Dass Ihr Freund seinen schweren Verletzungen erlegen ist, wissen Sie auch schon. Der Domagalski, meine ich. Ja, weiß ich. So was Dummes von ihm. Er hat es wenigstens überstanden. Das ist Ansichtssache. Fairerweise sollte ich Ihnen noch sagen, dass Herr Brendel, der Prokurist Bernhard Brendel, inzwischen ebenfalls ein volles Geständnis abgelegt hat. Als er mit Frau von der Lied losfahren wollte zum Treffpunkt, da hat er die Nerven verloren. Er hat Horst von der Lied umgebracht und er war es, den Sie im Mercedes da überrascht haben am Schwarzen See unten. Wenn man es genau nimmt, hat er da zum ersten Mal die Nerven verloren. Sein Motiv? Liebe zu Ursula von der Lied und die Spekulation darauf, mal Firmenchef zu werden. Geldgier also. Wir hatten keine Mühe, Frau von der Lied zu überreden, unser Spiel mitzumachen. Wir hätten sie ja gleich geschnappt, aber sie waren schon weg, als wir angekommen sind. Ja, Mensch, Mensch. Wenn wir das gewusst hätten. Tja, was? Sie Pechvogel, Sie. Dummi tot. Molle, also was mein geschiedener Mann ist, sitzt für ein paar Jährchen. Na, ich sag nur eins, Versager. Immer nach dem Motto, man führe mich nicht in Versuchung. Und jetzt will er mir noch was anhängen. Aber nicht bei mir. Von wegen, ich hätte ein Drittel des Lösegeldes haben wollen. Alles erstunken und erlogen. Meine Devise ist, ehrlich währt am längsten. Das schaffst du nie. 3 Jahre hier in dieser Scheißzelle sitzen und fit bleiben. Das schaffst du nicht. Wenn du wieder draußen bist, hast du keine Kondition mehr. Die großen Kämpfe sind am Flöten. Schattenboxen in einer Gefängniszelle. Idiotisch. Du bist weg vom Fenster. Ein für alle Mal. Ein Mord zur rechten Zeit von Key. Es sprachen Horst Michael Neuze, Rolf Schult, Ingrid van Bergen, Friedrich W. Bauschulte, Eva-Katharina Schulz, Gerd Dufner und Martin Hirte. Komposition Hans-Martin Majewski. Regie Frank-Erich Hübner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1973.